Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D., Staffel 4, Episode 17, mit dem Titel Identity and Change. Nun, genau zu diesem Titel wollen wir beginnen. Da hat sich Ann-Sophie, glaube ich, ein paar Gedanken gemacht, oder? Ein paar ist übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall einen Gedanken. Weil sonst ist ja öfter so, dass ich mich frage, was hat ein Titel von Agents of S.H.I.E.L.D. zu bedeuten? Aber bei diesem Titel finde ich es etwas witzig, der ist fast wie ein Arbeitstitel, weil er einfach genau das aufgreift, Veränderung und Identität, um was es ihnen in diesen Agents of Hydra-Folgen geht. So, also es geht ihnen ja darum, was macht eine Identität aus? Wie entwickeln sich Menschen zu dem, was sie sind? Wie verändern sie sich? Was machen diese Veränderungen aus? Genau. Und das fand ich ein bisschen witzig, dass halt dieser Titel einfach so: Nein, wir haben uns nichts Kreatives überlegt. Wir sagen einfach, was die Hauptthemen unserer Folge sind. Stimmt. Genau. Und ich glaube, eine der Figuren, die ja am stärksten verändert sind und auch sie einen sehr großen Effekt daraus machen, dass sie verändert ist ja Fitz. Quasi, er ist so krass und oh nein, er hat es tatsächlich getan. Und er ist so böse und ist es nicht witzig, dass Ward jetzt irgendwie ganz okay ist, wobei wir immer noch nicht wissen, was Ward genaue Hintergrundstory ist. Und es ist nicht toll, dass Fitz dafür mega böse ist und schaut nur, was passieren kann. So. Genau. Und deswegen steigen wir jetzt mit Fitz ein. Und was hast du zu Fitz in dieser Folge zu sagen? Also, ich finde es interessant, wie die Schreiber da eben so diese Grenzen ausorten. Mhm. Also zum Beispiel, wir sehen danach doch mal, Madame Hydra Ophelia küsst oder hat die Version von Ida in dieser Welt und dann noch umso fester küsst und ich so, jetzt werden wir, ich habe auf Tumblr und so, haben halt Leute über das geredet, so, nein, das ist mega schlimm, so Room of Nightmares, gibt so ein GIF-Set, wo mit Ghostbusters verbunden ist, vorwiegend, das ist mega schlimm, das Fitz mit Ada, mit der Version von Ada hier jetzt rumknutscht und jetzt haben sie es wieder nochmals gebracht und dann natürlich dann dass am Schluss, dass er bereit ist, jemand umzubringen in dieser Welt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt bedeutet, dass Agnes wirklich tot ist. Also jetzt tot in dieser Welt, sie ist ja, ja. Ihr Körper ist ja schon gestorben. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie wir das verstehen sollen. Aber dass er halt so weit geht und am Schluss noch das mit Sky, mit Daisy besser gesagt, wo er sie dann verhören will und so. Dass sie jetzt einfach, okay, wer ist von unserer Gruppe der Liebste, der Unschuldigste? Okay, Fitz, jetzt machen wir das ja mit einem bösen Madame Hydra, wo eigentlich in der echten Welt ein Roboter ist, rumknutscht und er bringt dann noch eine unschuldige Frau und er tut Stacy foltern und das und das und das. Und dann frage ich mich auch so, halt wie eben mit seinem Charakter, wie macht das Sinn? Und das weiß ich irgendwie selber noch nicht, aber ich glaube, du hast da auch einige Überlegungen. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich es nicht völlig absurd finde, welche Position das er inne hat, weil ich Fitz als Charakter sehe, dem es daran gelegen ist, dass die Leute sicher sind, mutig ist er auf jeden Fall, das haben wir oft gesehen in Agents of S.H.I.E.L.D. Aber er ist nicht der Wagemutigste. So, also er ist nicht die Person, die unbekümmert fröhlich ins Ungewisse geht. Da würde ich eben sagen, dass da Simmons sehr viel für ihn tut. Ich komme wieder darauf zurück, dass sie halt dafür sorgt, dass sie damals ins Feld gegangen sind, finde ich sehr wichtig. Aber er ist auf jeden Fall, wenn er dann weiß, was er will, ja eine sehr entschlossene Figur. Darauf bezieht sich ja auch Agents of S.H.I.E.L.D. Er ist für Gemma, hat er das Universum durchquert. Er hat auch in vergangenen Staffeln sich außerhalb seiner Expertise als sehr mutig erwiesen. So, also, und dass dann so jemand halt in einer Welt, in der Hydra die Macht übernommen hat, halt eher die vorsichtige Route gegangen ist oder die eher etwas in sich gekehrtere. Also im Sinne von, nein, wir müssen bewahren und wir müssen uns schützen vor den Bedrohungen und so. Und dem diese Leichtigkeit eben etwas fehlt durch gewisse Menschen, die er getroffen hat. Nicht nur das Simmons, ich würde sagen, aus seiner Freundschaft zu doch zu Daisy ist ja auch eher ein lebhafterer Charakter, also lebhaft ist auf jeden Fall, aber ist ja auch eher ein unbekümmerter Charakter, als wir sie kennenlernen. Und auch Coulson hat eine sehr zuversichtliche Art an sich. Und er hat all diese Menschen nicht so getroffen in seinem Leben. Und genau, und dass ihn das dazu bewegt, dann halt so krass zu werden, verstehe ich. Aber ich finde, in dieser Folge sind noch mal ein paar Sachen passiert, wo ich dann jetzt doch sagen würde, ja, okay. Also ich finde sie übertreibend, glaube ich, ein wenig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es ist schon sehr. Wo mir es immer mulmig wird, ist, wenn so Figuren halt für eine andere Figur alles tun. Und da haben wir halt in dieser Folge direkt mehrere. Und es sind immer Männer und das finde ich immer so ein bisschen, wird mir etwas eng oder wird mir etwas unwohl damit. Weil Ward ist ja nach wie vor, er tut es für Daisy oder für Skye, also für ihn ist es Skye. Und ja, auch in der anderen Welt war es ja eben so, er war erst loyal zu Garrett. Und dann war er fixiert auf Skye. Ich würde nicht sagen, dass er loyal zu ihr war, sondern wirklich, ich fand, es war eher fixiert. Und jetzt in dieser Welt ist er halt auch so, er will sie beschützen und deswegen macht er das, was ihm dabei hilft. Und genau, und Fitz ist halt dieses, ich mache alles für Madame Hydra. Und setze mich total für sie ein und würde alles für sie tun. Und jetzt erklären sie so seine Motivation. Und das finde ich ein bisschen krass. Also, so. Und dann haben wir auch noch Mac, der alles für seine Tochter tut. Ich weiß, Eltern sind dann nochmal ein anderes Thema, als wenn du es für eine selbstständige, komplett selbstständige Person machst. Aber so dieses Thema, wir haben irgendwie wie drei Männer, die irgendwie diese eine Person und für die tun sie halt alles. Und so. Wobei ich Mac nochmal ein bisschen rausnehmen würde, weil er ja quasi auch dann am Ende zu den, ich nenne es jetzt mal Rebellen gehen, geht, weil er seiner Tochter nicht mehr in die Augen schauen kann, aber das bedeutet ja auch schon gleichzeitig, dass er seine eigenen Moralvorstellungen nicht mehr erfüllt. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes, als so für diese eine Person was zu tun, weil er ja dann innerhalb dessen, also er macht nicht einfach alles opportunistisch, um seine Tochter in allem zu schützen, sondern auch seine Tochter ist mit ihm selbst verknüpft und mit seinen Vorstellungen, was ist richtig und was ist falsch. So, aber zurück zu Fitz. Er bringt eine Frau um, von der er nicht bedroht ist, die auch keine nichts Schlimmes getan hat. Und das ist schon einfach auch unnötig, also unnötig brutal. Und das weiß ich nicht, wie sie das erklären wollen. Ich weiß nicht, ob Fitz je unnötig brutal war in seiner Identität. Und ich finde nach wie vor, was mir nicht passt an dieser Szenerie ist, das sind ja nicht einfach nur die Figuren, die sich entwickelt haben, weil eine Sache anders war in dieser Welt, sondern es sind die Figuren aus der richtigen Welt eingesetzt ins Framework. Und da wurde manipuliert, wie ihre Vorgeschichte war. Und ich finde, das nach wie vor ist halt ein Unterschied. Aber ich denke nach wie vor, dass wir halt noch warten müssen, dass ich denke, dass dieser Umstand wird dafür sorgen, dass dann halt irgendwie wir sie doch zurückbekommen. Aber so, aber das finde ich halt ein bisschen das Krasse. Es ist nicht, dass wir einfach alles entschuldigen können. Ja, er hat sich halt anders entwickelt. Ich glaube, dass das die Schreiber sagen. Ja, die Leute sind halt so, weil ihre Geschichte anders ist, und ich würde sagen, ja, aber da sind ja trotzdem immer noch diese Figuren stecken da drin. Und das ist ja auch das, was dann Simmons so fertig macht. Dass sie ja, und ich nicht weiß, wie sie davon wieder, also was das halt auf sie aus, wie sich das auf sie auswirken wird, weil Simmons weiß, dass da eigentlich Fitz aus der richtigen Welt drin steckt. Und der ist noch nicht so lange in diesem Framework. So, und das ist der Punkt, der mich nervt. Oder wo ich dann finde, das ist zu krass. Dass er so heftig... Also woher kommt diese Brutalität irgendwie? Woher kommt das? Also das Bewahren, das, dieser faschistische Staat, das kann ich mir noch irgendwie herleiten von Fitz. So, aber nicht diese Brutalität in Einzelsituationen, glaube ich. Ja, aber ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ja. Und... Also ich habe nur, meine Hoffnung ist, dass es irgendwie so erklärt wird, dass Ada ihn noch zusätzlich Brain gewascht hat. Okay. Also dass da noch mehr gemacht wurde, so damit er in diese Rolle sich so verhaltet. Weil er ist ja der mit Ada eigentlich am ehesten ja Kontakt hat. Und sie hat ja wie so irgendwie den Drang, er muss mich lieben, er muss zu mir stehen. Ja. Also dass da mit Ada auch noch mehr los ist. Ja. Da habe ich so meine Theorie, dass das vielleicht erklären könnte, wieso er noch so viel mehr brutal in dieser Welt agiert, während eben zum Beispiel Coulson ja abseits von Ada agiert und da nicht diesen Einfluss dann hat. Das könnte ich mir auch vorstellen, denn Fitz war ja in der richtigen Welt eine der wenigen Personen, die Ada mit mehr Respekt, oder viele haben gar nicht die Gelegenheit bekommen, Ada gegenüber sich zu verhalten, aber Fitz im Vergleich zu Radcliffe war ja, glaube ich, schon respektvoller gegenüber Ada. Ja. Und so, und dass sie sich deswegen so auf ihn einschießt, ist naheliegend, ja, das stimmt. Und dass es auch sein kann, dass sie halt sehr viel Energie drauf verwendet und Programmierungseinheiten, um Fitz auf Linie zu bringen. Ja. Das kann ich mir denken. Ja, das ist gut möglich. Okay. Wollen wir zu Ada noch mehr sagen? Oder ich meine, ja, gerne. Mit ihrer Figur. Sie hat ja jetzt hier eigentlich so einen Monolog gegenüber Radcliffe dann gehalten, von wegen eben, weißt du, wie schlimm es ist, wie ein Ding behandelt zu werden, wie weniger als ein Mensch und so weiter. Also diese klassische, eben eine Android-Roboter, künstliche Intelligenz, hat dieses Bewusstsein von wegen, hey, ich werde ja schlecht behandelt, ich werde diskriminiert, ich werde nicht als gleichwertig angesehen. Und dass wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, was ja am Anfang, wenn so eine Storyline kommt mit Roboter und so weiter, dann ist immer, erst wird wohl so rauskommen, und das ist jetzt auch passiert. Ja. Finde es aber interessant, wie sie das, ich meine, dass es in diesem Kontext dann geschieht, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich finde sie, also so wie sie sie darstellen, als diese Madam Hydra, optisch sehr cool. Also wie sie die Schauspielerin einkleiden und schminken und den Haaren, finde ich, gibt sie eine coole Bösewichtin ab. Also das finde ich super. Aber eben ihre Fixierung auf Fitz, also da haben wir wieder das Thema Fixieren, da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan. Und ich habe jetzt vorher gerade noch Kommentare gelesen auf AV Club und so, und dann habe ich dort Diskussion, oder im Review besser gesagt, in der Kritik, reden sie davon, dass Ada sich wie auch als Mensch sehen möchte, indem sie, dass ein anderer Mensch eben sie liebt oder dass ein anderer Mensch von ihr wie abhängig ist. Und dass sie vielleicht in dem deswegen will, dass Fitz sie so ansieht, so behandelt, als ihre Geliebte und so, um sich dann selber wieder mehr als wie ein Mensch zu fühlen. Habe ich einfach dort so eine Diskussion mit. Finde ich noch interessant, einfach, dass diese Verbindung mit Fitz vielleicht noch so mit ihrem Charakter verbunden ist, dass sie diese vielleicht doch so einen Drang, diese Emotionen und Menschlichkeit zu erreichen, durch die Hilfe von anderen Menschen sucht, aber das hat dann doch nur in diesem künstlichen Kontext vom Framework umsetzen kann. Weil wie soll sie, ja, wir sind ja doch Geiseln, sind ja festgenommen. Also weil dann ist es doch wieder ja nur Illusion, dann hat sie es ja doch nur wieder manipuliert und konstruiert und ist ja doch nicht ganz echt. Und das Witzige finde ich, dass sie am menschlichsten eigentlich ist in ihrer Auseinandersetzung mit Radcliffe. Ja. Also weil da wird es ja richtig, da kochen die Emotionen ja hoch. Genau, die hat sie jetzt ganz klar. Genau. Und was ich aber finde, ist, dass halt sie hat halt gelernt, dass sie Menschen unterstellt ist. Und das fand ich von Anfang an ein Fehler von Radcliffe. Ich finde nicht, dass er sie hätte als Mensch behandeln sollen, aber ich finde, hätte sie als Roboter behandeln sollen, aber anerkennen, dass ein Roboter auch einen Wert hat. So, also dass sie gar nicht erst dahin kommt, wo sie das Gefühl hat, ich muss ein Mensch werden, um gewertschätzt zu werden. So. Also, weil das finde ich immer das gefährlich, wenn dann irgendetwas was anderes sein soll, als es ist. Und das klappt nicht und dann macht es halt, also wenn es quasi nie genügen kann als das, was es ist. Und das hat sie von Anfang an gelernt. Also das war ja schon in den ersten ein, zwei Szenen mit ihr ist ihr aufgefallen, dass sie weniger wert ist. Oder dass sie nicht weniger wert, mir geht es jetzt noch nicht mal so sehr um, wer ist mehr wert, sondern darum, dass sie als Maschine quasi zurückstehen muss. Oder dass sie nicht einfach zufrieden sein kann damit, dass sie eine Maschine ist. So. Und das fand ich von vornherein nicht so glücklich von Radcliffe, weil ich fand, dass er sie dazu zu sehr dann wieder doch von ihr erwartet hat, Menschen zu verstehen. Und ich finde, er hätte sich stärker halt Maschine sein lassen sollen, wenn er das gerne hätte. Oder wenn er sie dann nicht anerkennt, wenn sie sich halt dann doch mehr fürs Menschsein interessiert. Also so diese Schwierigkeit. Ich finde, es hätte stärker anerkannt werden müssen. Ich bin ein Roboter und das ist in Ordnung. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam so. Aber Ja, und das rächt sich jetzt natürlich. halt. Also das ist einfach das, was sich an ihm rächt. Aber der ist ja eh so ein. Also was ich denke, was sich bei ihm auch rächt, ist einfach sein Opportunismus. Also dass er einfach immer in jeder Situation irgendwie das macht, was ihm gerade am besten kommt. Wobei sein langes Spiel, lange Sicht war ja, dass er Agnes helfen wollte, ne? Also das war ja quasi Genau, immer ja. das Ziel, aber ja, es hat sehr er macht immer gerade das, was irgendwie in den Kram passt. So ein bisschen. Ja, Ada. Jetzt. Genau. Ich fand diese Kussszenen auch sehr unangenehm. Ach. Ja, das war auch das Ziel wohl. Ja. Ich bin so, nein, stimmt nicht. Ja, ich glaube auch, dass. Also ich glaube dem, dass da Fitz stärker manipuliert wurde als die anderen Ja. Charakter. Ich meine, würde passen. Weil er ihm das auch. Er sagt ja dann zu Madame Hydra von wegen, er würde das Universum für sie durchqueren. Und also jetzt hat er ja für Gemma gemacht, das wohl auch, dass wohl Ada da wie diese Gefühlsbasis für Gemma einfach wie so anknüpft Ja, und dann auf sich selber projiziert. Das genau. muss eh mehr dahinter sein. Und was ich auch nochmal bei Fitz dachte, ist, ich habe mich gefragt, ist er wirklich, er ist schon sehr Gemma verschrieben, das auf jeden Fall. Aber er denkt ja schon auch einfach andere Menschen mit. So, also damals Ja. als ich habe nochmals den Lady Geek Girl Artikel zu Masculinity in Agents of S.H.I.E.L.D. mit ihm und Ward gelesen. Und als Ward sich damals gegen sie gedreht hat, da war er ja schon so, aber du warst unser Freund. Und er ist ja auch, also er ist ja schon auch sehr dem Team verschrieben. Und diese Komponente fehlt für mich etwas jetzt in diesem Hydra-Ding. Also wie sie das irgendwie reinpacken. Naja. Stimmt. Genau. Aber ich hätte es gerne weitergeguckt. Also ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Es war mir irgendwie. Und wie, also zu May, einfach weil wir gerade bei den Krassen sind. Also bei May hoffe ich, dass wir noch mehr sehen von ihr in den nächsten Folgen, weil ich finde, sie kommt zurzeit noch viel zu kurz. Ich glaube ja, dass sie halt eigentlich, obwohl sie das Mädchen in Bahrain gerettet hat, halt trotzdem jetzt, darüber hatten wir schon in letzter Folge gesprochen, dass das jetzt aber für sie trotzdem dass sie das trotzdem bedauert, einfach auf eine andere Schiene, aber sich dem nicht stellt. Also ich glaube, dass es trotzdem irgendwas jetzt in ihrer Vergangenheit gibt, mit dem sie klarkommen muss und anstatt sich darum zu kümmern, powert sie jetzt einfach durch, also schaltet quasi die eigenen Gedanken und Gefühle ab, so kommt sie mir etwas vor. Aber ich habe das Gefühl, da ist noch mehr. Also sie ist ja die, die jetzt am längsten in diesem System drin ist. Ich habe mal sowas gelesen, dass das vielleicht erklärt, wieso sie so tief drin Ja. zu sitzen wirkt. Aber ich kann mir auch denken, irgendwann muss ja dieser Moment auch für sie kommen. Also, ja, die das sehen ja wohl dann erst noch, wie sie damit umgehen. Ja. Es tut ein bisschen weh, Ja, ihn auf jeden Fall. so stark auf der bösen Seite zu Ja. sehen. Und meine Erklärung ist halt wirklich, dass sie quasi wie, sie hat in Bahrain ja eigentlich dann aus unserer Sicht das Falsche getan. Und dass sie damit, glaube ich, dass sie immer noch eigentlich tief in sich drin damit zu kämpfen hat. Und um Ja. das nicht konfrontieren zu müssen, blockt sie einfach alles ab und ist halt einfach die krasse Agentin, als die wir sie auch kennen, aber halt einfach ohne diesen moralischen Kompass in sich drin. Ich weiß, was mich ein bisschen nervt, ist an dieser Fixierung auf eine Person ist, weil bei May kommt es mir gerade. Ich frage mich, ob sie sagen, sie hat Coulson nicht, also hat sie ihren moralischen Kompass nicht. Bei Fitz sagen er hat Gemma nicht, deswegen hat er seinen moralischen Kompass nicht. Ich muss dazu vielleicht kurz sagen, dass ich eine Folge This Week's in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Gehört habe mit dem Schreiber von der letzten Folge, also nicht von heute, sondern von der letzten Woche. Und da kam dieses Stichwort moralischer Kompass auch vor. So, und dann haben wir noch Ward, der irgendwie quasi auch seine Handlungen an dem ausrichtet, was er gerne für andere hätte. Das ist nochmal ein bisschen anders. Aber so diese Vorstellung, dass du eine andere Person brauchst als moralischen Kompass, das finde ich immer etwas schwierig. Ich finde durchaus, dass man andere Personen braucht, um zu wissen, um sich selbst zu erkennen. Und wir sind ja auch mit jedem Mensch sind wieder andere Teile unserer Identität im Vordergrund. Und ich meine, alleine über gewisse Dinge zu besprechen oder Rückgemeldet zu bekommen, ist ja schon sehr wichtig auch. Und wir orientieren uns auch daran, wie andere Menschen handeln. Aber dass so eine Figur oder eine Person in deinem Leben dein moralischer Kompass bist und ohne die bist du quasi wie verloren. Also das finde ich schwierig. Oder zumindest würde es bedeuten, dass die betreffenden Charaktere sehr schwach sind. Und ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin, dass May und Fitz schwache Menschen sind, so, oder eine schwache, also Charakter haben so. Und generell ist mir da gerade auch, finde ich, dass es viele Geschichten gibt, in denen irgendwie die Frauen waren die moralischen Kompasse für ihre Männer oder so, das, weswegen du hast mich gut gemacht. Und das ist ja auch oft so, dass irgendwie Frauen am Anfang von so Actionfilmen so umgebracht werden und dann tickt der Mann aus. Oder das haben wir so oft, diese Storyline und oh, also die Frau als Engel, die den Mann gut sein lässt. Und dass das quasi, wenn das irgendwie bei Gemma und Fitz jetzt auch so ein bisschen die Idee ist, das nervt einfach, weil eine andere Person kann nicht dafür verantwortlich sein, wie du dich verhältst. Das musst du selbst hinkriegen. So. Und wenn das nicht nur bei Fitz die Aussage wäre, sondern auch bei May, dann ist es zwar mal gendermäßig umgedreht, aber die Aussage bleibt ja dieselbe. Und das fände ich nicht so. Würde ich sagen, das sehe ich anders. So. Stimmt, das genau hat mich eigentlich jetzt die letzte Folge auch irgendwie gestört. Genau das, weil diese Person fehlt, kann man das so erklären. Ich, also das ist zu plump. Genau. Genau, ja. So. Aber das ist das zu May, dass wir da noch gespannt sind, was jetzt da genauer mit ihr eigentlich ist und eben, ob sie vielleicht halt her biggest regret irgendwie trotzdem zu ihrem größten Bedauern auch in dieser Welt geworden ist. Einfach umgedreht. Das fände ich spannend. Dann haben wir noch Coulson und Mace, die beiden Shield-Direktoren. Ich fand beide irgendwie ein bisschen witzig, aber nett, also nett witzig. Ja, die waren ein bisschen in Comic Relief, also besonders Ja, Coulson. genau. Also voll wow und oh mein Gott, und Ich fand was auch schön war. so süß, dass er quasi immer noch ein Geek ist. Genau. Er freut sich immer noch über, ah, oh, wie cool, ich hatte eine mechanische Hand. Und er hat auch noch so andere Sachen gesagt, die einfach zeigen, dass er eine große Begeisterung für gewisse Dinge aufbringen kann. So eine unschuldige Begeisterung auch. Ja. Und gleichzeitig, was ich finde, das habe ich vorhin ja gesagt, dass Coulson so eine gewisse Zuversicht immer mitbringt. Ich glaube, anders hätte Coulson bis jetzt gar nicht durchgehalten. Ich meine, auch mit Tahiti und allem, dass er immer noch sich für Shield einsetzt, finde ich, braucht schon eine grundlegend optimistische Lebenseinstellung. So. Und das scheint ja hier eigentlich auch durch. Er ist ja ein sehr freundlicher Charakter und ein, also ja, auch wieder optimistischer, optimistisch auch bei Hydra. Und einer, der auch immer denkt. Ich finde, Coulson denkt immer viel und überlegt viel, und das zeigt sich auch in diesen ganzen Recherchen, die er gemacht hat. So, dass er halt ernst nimmt, dass er so Flashbacks hat und das verfolgt. Nicht abblockt, sondern so neugierig ist und wissen will, was hat es auf sich damit. Und das mit der Seife war so süß. Ja. Ja. Aber da wollten sie so einen Verschwörungswitz draus machen. Also, dass er halt doch dann eher so komische Ideen dann hat. Ja. Und also, wait, what? Aber das Süße war ja, dass er ganz am Ende, dass er auch sagt, I'm a crazy person. Und dann, nein, you're not. Yes, I'm living alone and I'm making soap. Das und dann, Chambers, du bist doch Hipster. Ich so, ah, stimmt. Eigentlich ist das auch heutzutage so in, so vegane Soaps zu machen, weiß nicht was. Genau, aber das zeigt ja, dass er quasi selbst schon weiß, was er da macht. Ja, so süß. Wie es sich anhört. Ja, so süß. Genau. Und was mir gefällt, apropos, andere Menschen sind, finde ich, nicht zuständig für einen selbst, aber sie prägen einen natürlich mit. Sie nennt ihn ja immer Sir. Ja. Und das finde ich irgendwie so, er ist in dieser Welt nicht der Director, aber für sie ist er so speziell, dass sie ihn immer durchgehend, sie nennt ihn ja nicht Coulson, Daisy nennt ihn ja oft Coulson, und Gemma sagt, spricht ihn immer durchgehend mit Sir an. Und das fand ich so speziell, dass das ja schon was ausmacht, dass er quasi, er fühlt sich ja selbst nicht als Director of S.H.I.E.L.D., aber er ist quasi mit dieser Frau zusammen, die ihn ständig so anspricht und quasi die Namen, die einem anderen Leute geben. Bin ich mal gespannt, ob sich mit diesem Sir noch irgendwas tut. So, genau. Also das fand ich irgendwie speziell. Es ist mir vorher nie so aufgefallen, dass sie ihn immer so anspricht, aber jetzt in dieser Hydra-Welt ist mir sehr stark aufgefallen. Ja, weil es eben so aus dem Rahmen fällt, wenn er ja dann eher so der unerfahrene, naive Fanboy in der Situation ist. Aber am Schluss hat er dann doch seine Waffe eigentlich eher professionell verwendet. Ich glaube, das kommt jetzt dann immer mehr wieder seine alte Coulson-Seite hervor. Und wo ich auch dachte, dass er seine, was halt auch zu ihm passt, ist, dass er Lehrer ist und sich um andere kümmert. So. Und dann ist er eigentlich auch eine Autoritätsperson. Genau. Also deswegen so unpassend ist er eigentlich doch wieder nicht so genannt zu werden als Lehrer. Ja, und auch ich dachte, ja, das stimmt schon. Ich meine, schon in den Avengers-Filmen ist Coulson ja der, der sich um die Leute kümmert. So, der sagt, hallo, du bist ein Superheld. Wir sind S.H.I.E.L.D. Und ja, auch als Director of S.H.I.E.L.D. hat er quasi so, muss er sich darum kümmern, wie es Leuten geht und so. Und dass er das quasi als Lehrer ja auch hat. Ja. Ja. Passt. Ja, und bei Maze fand ich es interessant, dass quasi die Agents of S.H.I.E.L.D. die Aussage macht, die wir ja auch schon vermutet haben, dass er halt schon daran interessiert ist, Leute anzuleiten. So Symbolfigur auch zu sein. Ja. Aber ja, hier ist er schon auch der Anführer. Weil das war ja, fand ich, ein bisschen offen geblieben, jetzt in der richtigen Welt, ob das komplett bedeutet, dass er nicht, also dass er komplett ein Fake ist als Director of S.H.I.E.L.D., aber ein bisschen, wir ja schon gesagt haben in Folgen, dass er aber ja schon irgendwie es schafft, das Team zusammenzubringen und zu sagen, so das und das muss jetzt passieren. Oder dass er auch in der Lage war, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so das wird jetzt durchgeführt. Auch wenn es quasi nicht unbedingt, wir noch nicht ganz wissen, was jetzt seine eigenen Befehle waren und was er irgendwie übernommen hat. Das ist immer noch ein bisschen undurchsichtig für mich. Aber ich fand, es wurde schon deutlich, dass er in der Lage ist zu sagen, so das und das muss jetzt sein. Oder dass er den Kontakt aufnimmt. Also dass er in der Lage ist, Leute zusammenzubringen. Fand ich schon. Und das wird hiermit ja eigentlich bestätigt. Also er hat sehr professionell gewirkt. Ja. Also dann passt es ja. Genau. Bin ich mal gespannt auch, was das noch für ihn bedeutet. Ja. Gut, jetzt haben wir Daisy doch nicht so und Ward haben wir doch nicht besprochen. Ach, Ward. Ist das richtig? Ja, ja, stimmt. Zuerst Ward, genau. Unser zurückgekehrter Sohn, nein. Oh Gott. Ja, ich finde es einfach lustig, wie Gemma mit ihm so umgeht. Ja. Weil sie traut ihm ja irgendwie überhaupt noch nicht. Sie hat ja immer gesagt, dass er zu seinem Charakter gehört, dass er Leute hintergeht, die ihm am nächsten stehen, ja, oder? Habe ich das richtig im Kopf gehabt? Also da wird jetzt auch wieder diese Idee von Identität, also auch wenn jetzt hier Ward innerhalb dieser Welt eigentlich ganz künstlich konstruiert, das Wort hier, konstruiert wurde, dass halt doch eben dieser Charakter innen drin halt authentisch sein sollte. Und also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir nicht sehen werden, wie jetzt Ward unsere Gruppe nochmals hintergeht. Ich glaube, das ist wirklich... Der ist jetzt einfach, Daisy ist, also, ja, Sky ist für ihn am wichtigsten und für sie ist er bereit, die Seiten zu wechseln, weil eben die ganze Geschichte mit ihrer Gruppe, dass sie als Team und so weiter, das war ja hier nicht vorhanden. Deswegen glaube ich nicht, dass man es einfach eins zu eins einfach umgedreht anschauen könnte. Aber sonst, ja, ich finde es interessant, dass sie diesen Charakter zu ihm noch so, hey, jetzt haben wir doch noch die Chance. Also, du hast ja letztes Mal von Redemption Arc geredet. Also auf irgendeine Art ist es ja schon, vielleicht nicht so direkt gemeint, eher für den Schauspieler, dass er so, jetzt darfst du auch mal einen spielen, der wirklich es gut meint. Also er hat zwar auch zuerst bei Hydra gearbeitet, aber jetzt will er wirklich einfach nur Sky beschützen. Ist das nicht mal schön? Also und ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht doch nicht noch so ein Twist oder so kommt. Ja, und was ich daran natürlich ein bisschen schwierig finde, ist, dass halt quasi so die Theorien, ja, wenn er mit Sky zusammengekommen wäre, dann und so. Ah, also, wäre er nicht so böse. Okay, ja, und das ist halt schwierig. Und dafür muss man immer daran erinnern, dass die Geschichte schon vorher anders lief. Und dazu wüsste ich jetzt einfach noch gerne, wie Ward aufgewachsen ist im Framework. Also ob das mit Garrett passiert ist und so und ob er den Hund damals umgebracht hat oder nicht, quasi, um das besser einschätzen zu können. Also für ein bisschen besteht jetzt die Gefahr, dass dann Leute sagen, ja, seht ihr, wenn er halt einfach, wenn man ihn irgendwie doch hätte gut sein lassen, als wenn ihn die anderen Agent, also die anderen aus unserem Team mehr angenommen hätten oder was weiß ich, dann wäre ja doch gut gewesen. Und ich denke, das wollen eigentlich auch die Schreiber nicht machen. Also deswegen, ich glaube nicht, dass das deren Absicht ist, aber ein bisschen kann das dann so wirken, finde ich. Und genau, müssen sie schon ein bisschen aufpassen, dass das sich so einfach immer wieder plump an so erklärt wird, okay, jetzt mit Sky ist alles super und so, ja, weil ihm seine Geschichte, wenn er, ich meine, er hat ja eine komplizierte, schwierige Kindheit gehabt, wie das einen prägt und so, kann ja auf verschiedene Arten passieren und so, das kann ja auch sehr faszinierend sein. Das wissen wir jetzt also noch zu wenig, ja. Und ich meine, auch in der anderen Welt war es ja so, dass, also er war ja nie eben ein krass böser, schlechtester Charakter, sondern er war einfach ein Charakter, der zu sehr heftigen Sachen bereit war und aber das sehr stark von seinen eigenen Bedürfnissen halt abhängig gemacht hat. Und wenn zuerst sein Bedürfnis war, von Garrett diese Wertschätzung zu bekommen und dann sein Bedürfnis war, sich selbst als guten Menschen zu sehen, der für Sky alles macht, dann hat er halt danach gehandelt. So. Und naja, also auch da bin ich jetzt mal gespannt, was noch passiert, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie groß, dass er sich dann doch wieder gegen S.H.I.E.L.D. wendet, weil warum sollte er das tun? Also, ja, eben. Wo ist die Motivation? Garrett gibt es nicht in dieser Welt, geht ja auch nicht, also